weißen Feld auf euer roten Grunde. Gibt frei und offen aller Welt die froge Mute Kunde. Wer sich um dieses Zeichen schart, ist Deutsch mit Seele, Sinn und Art und nicht bloß mit dem Munde. Und nicht nur in dem Munde. Das Hakenkreuz im weißen Feld auf euer rotem Grunde. Zum Volksmal ward es auserwählt in ernster Schicksalsstunde. Alt unter Schmerzen heiß und tief das Vaterland um Hilfe rief, das teure auf euer rotem Grunde, hat uns mit stolzem Mut beseelt, erschlägt in unserer Runde kein Herz, was feig die Treue bricht, wir fürchten nicht.